بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute haben wir inshallah vor, zwei Kapitel durchzunehmen, aber macht euch keine Sorgen, das ist nicht so lang. Und das erste Kapitel ist باب في ما جاء في التغليظ في من عبد قبر عند في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Das heißt, das Kapitel ist auch schon gleich das Ergebnis des Kapitels. Und zwar geht es darum, dass es stark verboten ist, oder sehr verboten ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet an einem Grab. Ein Grab anbetet, wo ein rechtschaffener Mensch begraben ist. Und dann sagt der Autor, فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ. Und wie ist es dann erst, wenn er ihn sogar anbetet, den Grabesbewohner? Ja. Also, und diese Überschrift beinhaltet einiges schon Interessantes, was wir schon vorwegnehmen können. Und zwar, wenn wir sagen, dass es verboten ist, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten an einem Ort, an dem ein rechtschaffener Mensch begraben worden ist, wie Al-Bukhari oder andere, über die sich die Umma einig sind, dass sie rechtschaffene Menschen waren, dann beinhaltet das alle rechtschaffenen Menschen und beinhaltet auch die Propheten, falls es Propheten gibt, deren Gräber wir kennen. Also nach meinem Wissen kennen wir nur das Grab von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alle anderen Gräber sind uns unbekannt. Zumindest nicht genau wissen wir, wo sie sind. Und der, wie heißt es? Ja, und diese Überschrift beinhaltet auch Folgendes. Und zwar, dass die Person begeht keinen Schirk, sondern sie macht etwas, was ihn zum Schirk führen könnte. Ja. Weil sie betet Allah subhanahu wa ta'ala an, aber am Friedhof oder an einem Grab von einem Menschen, und das ist verboten. Und was ist, das heißt, alles, was zu einem verbotenen Sache, zu einer verbotenen Sache führt, ist ebenfalls verboten. Des Weiteren, wenn es verboten ist, so etwas zu tun an einem Grab von einem rechtschaffenen Menschen, von einem guten Menschen, dann erst recht natürlich bei allen anderen Menschen, die bei Allahs Verfahren nichts wert sind. Ja? Gut. Denn wir besuchen die Gräber, aber wir besuchen die Gräber aus bestimmten Gründen. Und zwar nicht, weil wir von den Toten Nutzen ziehen können, sondern wir besuchen den Friedhof und weil wir von Allah subhanahu wa ta'ala uns erhoffen, dass er uns dafür belohnen wird. Weil wenn man zum Grab geht, wissen wir, dass man sich daran erinnert, dass man eines Tages sterben wird. Und ebenfalls, weil es die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist, dass man das Grab oder den Friedhof ab und zu besucht. Und weil man den toten Menschen für sie Dua machen möchte, für sie beten möchte. Weil die toten Menschen können sich selbst nicht mehr helfen. Deswegen versuchen wir Allah subhanahu wa ta'ala darum zu bitten, dass er ihnen hilft. Und das ist auch einer der klaren Beweise, dass die Toten einem also nicht helfen können. Deswegen gehen wir hin und machen für sie Dua. Ja. Also wenn man praktisch hingeht zu einem Grab, zu einem Friedhof oder zu einem Grab, damit man von den Toten irgendwie Hilfe verlangt, dann ist es eine Ziyara, ein Besuch, Ziyara heißt Besuch, Ziyara Bid'iyya, klar, eine Bid'a Ziyara. Und wenn man sie besucht, um den Toten, für die Toten Dua zu machen, dann ist eine Ziyara Shar'iyya, ist eine gesetzliche, das heißt eine von der Scharia abgesegnete Ziyara. Ja. Es ist überliefert worden in einem authentischen Hadith über Aisha, radiallahu anha, dass Salama dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes mitgeteilt hat. Und zwar wissen wir, dass Salama radiallahu anha, sie gehört zu denjenigen, die nach Abessinien ausgewandert sind mit ihrem Mann, Abu Salama. Und Abu Salama ist irgendwann mal gestorben, radiallahu anha, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salama geheiratet. Okay? Und sie erzählt, dass sie in Abessinien eine Kirche gesehen hat, und in dieser Kirche waren viele Bilder, und gemeint sind jetzt offensichtlich Statuen. Auf jeden Fall Bilder heißt es wortwörtlich im Hadith. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ulaika shirarul khalqi 'inda Allah. Jene, diese Menschen, die so etwas tun, sind die schlimmsten Menschen bei Allah oder sind das die schlimmste Schöpfung bei Allah. Der Grund ist derjenige, weil sie etwas getan haben, was zum Schirk führen kann. Weil sie etwas getan haben, was zum Kuffer und zum Schirk führen kann. Ja. Weil das Aufstellen eines Bildes an sich ist noch kein Schirk und kein Kuffer. Aber wenn du es aufstellst, um es anzubeten, oder wenn du einen jemanden anbetest, dann natürlich ist schon der Kuffer und der Schirk. Ja. Und diese Leute, Wallahu al-Musta'an, sie haben, wie Sheikh al-Islam gesagt hat, Ibn Taymiyyah rahimahullah, sie haben praktisch zwei Prüfungen oder zwei Versuchungen sind sie ausgesetzt worden. Einmal die Versuchung in Bezug auf die Gräber, denn irgendwie sind viele Menschen dazu geneigt, zu Gräbern zu gehen und sie empfinden das als etwas vielleicht Übernatürliches und denken, dass der und sie denken, weil der Tote im Grab ist und weil irgendwie denken manche Leute, der Tote, der im Grab ist, der ist schon in Akhira, jenseits, und irgendwie kann man da eine Verbindung aufbauen, das ist Quatsch, das wissen wir alle. Aber wie gesagt, also die Leute haben irgendwie eine Neigung zu solchen Sachen, komischerweise. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gegen Ende seines Lebens, hat er Folgendes gesagt, während er immer wieder in Ohnmacht gefallen ist. Ist in Ohnmacht gefallen, aufgewacht, Ohnmacht gefallen, aufgewacht. Einmal, als er wieder aufgewacht ist, gesagt, er ist am Ende seines Lebens, er ist am Sterben, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Allahs Fluch, Allahs La'na ist auf den Juden und den Christen. Sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen gemacht. Und das war eine Art, das zu übersetzen. Das heißt, Allahs Fluch lastet auf den Juden und den Christen. Und eine andere Art, das zu übersetzen wäre, möge Allahs Fluch auf den Juden und Christen lasten. Also es kann sein, es ist eine Aussage des Propheten, es kann sein, es ist ein Dua des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und offensichtlich beides, ja. Also das eine schließt das andere ja nicht auf. Gut, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden bei Bukhari und bei Muslim. Ja, das heißt, sie haben praktisch wo ihre Propheten gestorben sind, haben sie Moscheen gebaut oder nicht nur Moscheen gebaut, es muss nicht sein, weil Masjid ist ein Ort, an dem man Sujud macht. Ja, also es muss nicht sein, dass es ein Gebäude ist, so wie wir uns eine Moschee heutzutage so vorstellen, sondern es reicht aus, dass sie an diesen Orten gebetet haben. Also haben sie das zu einer Moschee erklärt, weil sie dort angefangen haben zu beten. Ja? Und egal, ob sie dort, wie gesagt, die Moschee errichtet haben oder ob sie einfach nur dort darauf beten. Ja, jetzt müssen wir immer die Menschen davor warnen, so etwas zu tun. Das ist klar. Das ergibt sich aus dem, was wir eben gesagt haben. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er das gesagt hat, Alhamdulillah, war das ein Grund dafür, dass die Sahaba radiallahu anhum dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein Grab nicht irgendwie aus etwas Besonderes gemacht haben. Ja? Oder wichtiger, dass sie nicht dieses Grab woanders hingetan haben. Sie haben es gelassen im Haus, wo er gestorben ist. Okay? Denn wenn man es rausgenommen hätte, das Grab, und woanders hingetan hätte, dann wäre es eher ein Ort geworden, wo die Leute hinpilgern und es anschauen. Okay? Da es aber im Haus verschlossen geblieben ist, wurde es nicht zu einem Ort der Wallfahrt. Ein Ort, das heißt, wo man extra hinreist, um dieses zu sehen. Und es wurde kein Grab, das man irgendwie besonders geschmückt hat und so weiter und so fort. Das ist der eine Grund, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben gesagt hat, Allahs Fluch lastet auf den Juden, den Christen. Sie haben aus den Gräbern ihrer Propheten Moscheen gemacht oder Orte des Gebets gemacht. Deswegen haben sie das nicht gemacht mit dem Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der zweite Grund ist, warum sie das Grab nicht raushaben aus diesem Haus, ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ma qubida nabiyun illa dufina haythu qubid. Jeder Prophet, der gestorben ist, ist an dem Platz begraben worden, an dem er gestorben ist. Ja. Und das war auch das ein Grund, warum die Sahabe den Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem Haus begraben haben. Ja. Jetzt gibt es eine berühmte Problematik für die Leute, die sich nicht an die Sunna halten wollen. Und zwar, sie sagen, manche Leute sagen, man darf in der Moschee ein Grab haben, weil auch in Medina der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee begraben ist. Und das ist im ersten Augenblick, würde man denken, sie haben darin eine Rechtfertigung und sie sagen, ihr wisst, das ist geschehen, in der Zeit der Tabi'in ist die Moschee so erweitert worden von der einen Seite, dass das Grab hineingekommen ist. Und seit der Tabi'in-Zeit bis zur heutigen Zeit ist das Grab praktisch in der Moschee. So ist es offensichtlich. Und sie sagen praktisch, und es waren die meisten Sahabe waren schon zu diesem Zeitpunkt gestorben. Wenn nicht sogar alle. Jetzt sagen sie, die Tatsache, dass die Muslime schon immer damit einverstanden gewesen sind, ist wie ein Ijma' und wie eine Übereinkunft von ihnen allen, dass diese Sache in Ordnung ist. Gut, aber obwohl es dem Anschein nach der Wahrheit entspricht, ist es nicht die Wahrheit, weil aus verschiedenen Gründen. Nur zum ersten einmal, die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde eben nicht gebaut auf dem Grab. Das stimmt nicht. Warum? Weil die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde schon vorher gebaut. Das ist sehr entscheidend, ja, weil das machen ja genau die Leute. Sie sagen, sie haben hier einen Toten, jetzt bauen wir darauf eine Moschee. Ja, das ist, Haram. Die zweite Sache ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde nicht in der Moschee begraben. Das stimmt nicht. Er wurde in seinem Haus begraben. Und später wurde die Moschee erweitert. Ja, man kann nicht beweisen mit dem Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es in Ordnung ist, als ein Grab in einer Moschee ist. Weil das hat er nicht gemacht. Das haben die Sahaba nicht gemacht, das hätten wir es danach gemacht. Okay? Deswegen ist es kein Beweis. Ja? Und es gibt genug Gelehrte, die sagen, dass es sowieso nicht in Ordnung ist, auch wie es heutzutage ist, es nicht in Ordnung ist. Insofern, ja. Wie der Gelehrte gesagt hat, was ich auch gerade eben vorweggenommen habe, nicht alle Menschen waren damit einverstanden, dass als die Moschee erweitert wurde, dass das Grab hineingekommen ist. Ja. Und diese Sache ist nämlich erst passiert etwa im Jahr, sagt der Gelehrte, 94 nach der Hijra. Also kann es nicht sein, dass die Sahabe alle damit einverstanden gewesen sein können. Und wir wissen sogar, dass einer der Imame der Tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, er war einer von denen, die mit dieser Sache nicht zufrieden gewesen sind. Also war es auf jeden Fall kein Ijma', kann es nicht gewesen sein. Und solange es kein Ijma' ist, ist das auch kein Beweis. Ja, weil wir haben bestimmte Quellen, zu ihnen gehören der Koran und die Sunna und der Ijma'. Und wenn es kein Ijma' ist, also kann man auch nicht mit dieser Tatsache beweisen. Das geht nicht. Ja. Viertens, manche sagen, wie der Gelehrte selbst sagt hier, dass das Grab auch heutzutage nicht in der Moschee ist. Ja, weil es abgetrennt ist. Man kann nicht zum Grab hingehen, sondern da sind klare Wände. Von jeder Seite ist eine Wand, so dass man gar nicht zum Grab hingehen kann. Das ist gar keine Möglichkeit. Ja. Und insofern sagen manche Leute, dass dieses Grab auch gar nicht in der Moschee ist. Wir wissen, es ist auch am Rand. Also manche betrachten praktisch, wenn das jetzt hier der Imam ist, und dass das Grab ist, dass es praktisch hier nur ist, am Rand. Ja, nur am Rand ist. Und das ist eigentlich nicht mehr zur Moschee dazu gehört. Ja. Wie dem auch sei. Also wir haben auf jeden Fall Ahlul Qubur, das heißt die Leute, die zu den Gräbern gehen und so Götzendienerei dort betreiben. Sie haben keinen Beweis in dem, was dort in Medina ist. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar hat Muslim über Jundub ibn Abdullah رضي الله عنه بليفت أزاكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول und zwar Jundub ibn Abdullah hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam 5 Tage bevor er gestorben ist, folgendes sagen hören: Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Ich spreche mich bei Allah los. Ja? Das heißt, ich bin unschuldig oder ich habe auf keinen Fall damit etwas zu tun. Ja? Ich habe nichts damit zu tun und spreche mich davon los, irgendwie zu sagen oder zu behaupten, dass irgendjemand von euch Leuten mein Khalil ist. Ja? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam betont ganz stark, dass er keinen Khalil hat von jemanden von den Menschen. Khalil ist jemand, der ist dein innigster Freund. Das heißt, jemand, den du liebst von ganzem Herzen. Ja? Jemand, dessen Liebe dein Herz total erfüllt hat. Das ist dein Khalil. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich habe auf keinen Fall irgendjemanden von euch Menschen als Khalil. Niemanden. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Grund, ja, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat mich schon zum Khalil genommen. Das heißt, sein Herz ist schon erfüllt von der Liebe Allahs und deswegen wird sein Herz niemals erfüllt werden durch die Liebe irgendeines Menschen. Ja. Und er sagte, denn Allah hat mich zum Khalil genommen, genauso wie er Ibrahim zum Khalil genommen hat. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Und wenn ich einen Khalil genommen hätte von irgendjemandem, oder wenn ich einen nehmen würde oder nehmen sollte von irgendjemandem von den Menschen, von meiner Umma, sagt er, dann hätte ich Abu Bakr radiallahu anhu zum Khalil genommen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدٍ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes, noch zusätzlich sagt er, die Leute vor euch haben die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen genommen. Deswegen nennt ihr die Gräber nicht zu Moscheen oder macht aus den Gräbern keine Moscheen, denn ich verbiete euch das. Denn ich verbiete euch das. Ja. Dieser Hadith, klar, der zweite Teil des Hadith ist der Teil, der uns eigentlich interessiert in dieser Thematik. Und aber trotzdem, wenn der Autor schon diesen Hadith so erwähnt hat, möchten wir nicht unerwähnt lassen, welchen Nutzen in dem ersten Teil des Hadiths steckt. Das heißt, welchen Nutzen drin steckt. Ja. Und zwar zum ersten einmal, es ist bekannt unter vielen Leuten, dass sie sagen, Ibrahim ist Khalilullah. Der Khalil von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wahr. Und dann sagen sie, über Musa sagen sie, Musa Kalimullah. Ja, Musa ist derjenige, mit dem Allah direkt geredet hat. Und dann sagen sie, Muhammad Habibullah. Habibullah, das heißt Allahs Liebling. Und davon abgesehen, dass mir nicht bekannt ist, dass es in der Sunna steht oder auch nicht im Koran steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allahs Liebling ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch eine höhere Stellung als nur sein Habib zu sein, sondern ist sein Khalil. Ja? Das heißt, also nur damit man sich die Sache bewusst macht, wenn jemand dein Khalil ist und dann sagt man über dich, er ist nur dein Habib, ja, dann ist es praktisch eine Entwertung. Eine Entwertung, weil er ist Khalil und du machst ihn Habib. Ja, das ist also nicht mehr die Stufe, die er eigentlich hat. Ja. Das heißt, wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich liebt, dann soll man über ihn das sagen, was er selbst gesagt hat und nicht irgendwie andere Begriffe in den Mund stecken. Ja. Ja, dann ist dieser Hadith ein Beleg, dass Abu Bakr radiallahu anhu besser ist als Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda. Sogar, also das ist eine Antwort auf Ar-Rafida. Und sogar ist dieser Hadith ein Beweis, dass der Abu Bakr radiallahu anhu arda der Beste ist von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zweifellos. Ja, zweifellos. Ja, also nochmal ganz kurz eine Sache, nochmal, damit sie klar ist und deutlich ist. Es ist sowohl verboten, auf die Gräber zu bauen. Man darf nichts auf ein Grab bauen, Monument, irgend sowas, Skulptur, weiß ich was. Zweitens darf man schon gar nicht eine Moschee darauf bauen und drittens darf man überhaupt nicht dort beten. Das ist alles Haram. Und dann viertens, wenn man den Toten anbetet, das ist Schirk. Das ist die große Katastrophe. Okay, gut. Jetzt hat Imam Ahmad, rahimahullah, eine Überlieferung, und zwar über Abdullah ibn Mas'ud. Und er sagte, der Autor sagte, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, er sagte, der Isnad ist Jayyid. Jayyid, Isnad Jayyid heißt, also Isnad ist der Überlieferungskette, ja. Jayyid ist authentischer als Hassan und unter Sahih. Ja. Authentischer als Hassan und unter Sahih. Ja. Also, dieser, da sagte Abdullah ibn Mas'ud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya' walladhina yattakhidhuna al-qubura masajid. Zu den schlechtesten Menschen gehören diejenigen, die lebendig sind, während Yawm al-Qiyamah eintrifft. Das heißt, zu den schlechtesten Menschen gehören diejenigen Menschen, die lebendig sind, während der Tag der Auferstehung eintrifft. Das heißt, der letzte Tag. وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا. Auch diejenigen, die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen machen. Ja. Und das ist der Hadith, hat Abu Hatim überliefert und für Sahih erklärt. So. Jetzt, manche von uns kennen einen anderen Hadith. Und zwar ein anderer Hadith, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es bis zum jüngsten Tag, bis Yawm al-Qiyamah, wird es immer, Alhamdulillah, wird es immer aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiner Gemeinde, Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Immer. Es wird immer Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Und es wird sie nicht stören, oder niemand kann sie ihnen etwas antun, auch diejenigen, die versuchen sie zu betrügen oder sie irgendwie zu erniedrigen, ja, niemand kann ihnen irgendwie schaden, das geht nicht, ja, weil sie halten sich fest an den Koran und an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nichts anderes, ja, gut, und sie machen das, bis Allahs Befehl kommt, und hier Allahs Befehl kann bedeuten der jüngste Tag und kann bedeuten, und das ist offensichtlich, auf Wallahu ta'ala a'lam, und zwar also in einer Überlieferung heißt es bis zum jüngsten Tag. In einem Brief heißt es bis zum nächsten Tag. Aber was auch bedeuten kann, bis eben Allah subhanahu wa ta'ala sie sterben lässt. Ja. Diese zwei Überlieferungen scheinen sich zu widersprechen. Weil auf der einen Seite sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird bis zum Yawm al-Qiyamah Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf der anderen Seite, zu den schlechtesten Menschen gehören diejenigen, die lebendig sind, wenn der Tag der Auferstehung eintritt. Ja. Und die Gelehrten haben gesagt, also die Sache ist nicht so kompliziert, das ist einfach gemeint, wie wir in anderen Hadithen mitgeteilt bekommen haben. Gemeint ist also, dass nicht tatsächlich bis zum Ende sind diese Leute anwesend, sondern wir wissen, vor Yawm al-Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Wind schicken, und dieser Wind nimmt jede Seele, jeden Ruh von den gläubigen Menschen weg, sodass sie zufrieden sterben. Ja? Und danach bleiben die schlimmsten Menschen übrig, und dann tritt der Tag der Auferstehung ein. Das wissen wir aus einem anderen Hadith, und so sieht man, Alhamdulillah, dass die authentische Sunna sich niemals widerspricht, sondern man findet immer eine Lösung. Ja? Und wenn man keine Lösung findet, dann hat das immer eine Ursache. Entweder man hat nicht genug geforscht, oder man hat zu gering Wissen, ja? Oder man versteht die Sachen einfach nicht, aber andere verstehen sie. Oder, wal'iyadhu billah, was auch viel gibt, Leute haben schlechte Absichten. Ja? Leute haben schlechte Absichten, wie die Kuffar. Sie wollen Widersprüche sehen im Koran. Sie wollen Widersprüche sehen in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Gut. Dann haben wir das geklärt. Und dann ist eine sehr wichtige Sache. Und die ist sehr, sehr, sehr, sehr wichtig für uns alle. Weil aus dieser Sache schließen wir vieles andere. Und zwar, diese Personen, die an diesem Grab ist, von irgendeinem toten Menschen, und dann Dua macht, nicht zu dem Toten Dua macht, das ist Schirk, das ist schon aus dem Islam raus, aber das meine ich, so, er macht Salah, oder liest Koran, oder was auch immer, an dem Grab des toten Menschen. Diese Person, die das macht, was hat für eine Nia, was für eine Nia hat sie? Gute Nia oder schlechte Nia? Gute Nia. Sehr wichtig, ja. Und auch diese gute Nia bringt ihnen nichts. bringt ihnen nichts, ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die eine gute Tat, Amal Salih, erst an unter zwei Voraussetzungen. Erstens, Niyya für Allah subhanahu wa ta'ala, und zweitens, diese Ibadah, die du machst, muss so sein, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie gemacht hat. Ja? Das heißt, wenn eins davon fehlt, die Ibadah ist unbatil, ungültig. Ja? Also zweifellos, also das sind natürlich alle Muslime einig, Alhamdulillah, normalerweise. Außer die Ahlul Bid'ah, natürlich die Bid'ah-Leute, die machen natürlich nicht, sehr klar. So. So. Dann sagt er, diese, Alhamdulillah, also diese Beweise, die wir jetzt aufgeführt haben, ist ein Beweis gegen die schlimmsten Menschen von dieser Ummah. Gegen die zwei schlimmsten Gemeinschaften von dieser Ummah. Zwei schlimmsten. Und gemeint ist mit den zwei schlimmsten Sekten im Islam, zwei schlimmsten Firqa, sind Al-Rafida und Al-Jahmiya. Okay? Al-Rafida und Al-Jahmiya. Und weil der Autor das erwähnt hat, schadet es nicht, wenn wir kurz darüber sprechen und wir sagen, Al-Rafida sprachlich bedeutet, kommt von Rafada, ablehnen. Das heißt eigentlich nichts anderes als diejenigen, die ablehnen. Oder diejenigen, die abgelehnt haben. Was haben sie abgelehnt? Und zwar gab es einen Mann, der hieß Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Also, er ist Zayd, der Sohn von Ali, Sohn von al-Husayn. Ja? Das heißt, sein Großvater ist al-Husayn radiallahu anhu, Sahabi. Und sein Urgroßvater ist Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ja? Und dann sein Urgroßvater ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Weil Ali war im Fahrrad mit Fatima und das ist der Stammbaum. Ne? Ahlul Bayt geht über Fatima radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und nicht über Ali, weil da oben ist uns nicht mehr interessant. Ja? Es geht über den Propheten, das ist was uns interessiert. Ja, und zwar, warum heißen sie Rafida? Weil als dieser Mann, dessen Großvater Al-Husayn radiallahu anhu war, und der kommt praktisch von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja? Als er gefragt worden war, was hältst du von Abu Bakr und Umar, hat er sie gelobt. Hat er sie gelobt und hat gesagt, sie sind Wazira Jaddi. Also sie sind die beiden Minister meines Großvaters gewesen. Und mit Großvater meinte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die waren seine rechte und linke Hand. Abu Bakr und Umar. Ja. Ja, dann haben sie, wer ist es, ihn nicht mehr gemocht. Weil er die beiden gelobt hat und sie haben ihn abgelehnt und weil sie ihn abgelehnt haben, wurden sie Ar-Rafida genannt. Ja. Praktisch, sie haben etwas getan, weil sie es hat ihrem eigenen Wunsch nicht entsprochen. Und deswegen haben sie einfach das abgelehnt. Ja. So. Dann sagt der Gelehrte Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, er sagte, der Ursprung von Ar-Rafida ist zurückzuführen auf Abdullah ibn Saba, der ein Jude war, der in den Islam eingetreten ist und der so getan hat, als würde er Ahlul Bayt lieben, als würde er die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben und hat darin übertrieben in der Liebe, damit die Leute sich vom Islam abwenden. Und dadurch hat er natürlich viel Unheil gestiftet, genauso wie Paulus ins Christentum eingetreten ist als Jude und im Christentum Unheil gestiftet hat. Ja, das ist, wir haben dafür keinen hundertprozentigen Beweis, aber es weist darauf vieles hin, wenn wir kurz nur darüber reden. Wir wissen, dass Paulus, sie sagen, er hieß vorher Saulus und er war Jude und dann hat er angeblich Jesus getroffen auf seinem Weg nach Damaskus oder zurück, Allah Allah. Auf jeden Fall hat er eine Vision gehabt und dann hat ihm angeblich Jesus eine Botschaft übermittelt. Und er ist derjenige, der verantwortlich ist für große Bid'ah in der Religion von Isa a.s. Und zwar hat er praktisch also die ganze Religion abgeschafft. Ja. Also abgeschafft in dem Sinne, er hat die Gesetze abgeschafft. Ja. Nach seinem Version des Christentums braucht man nichts mehr machen. Man muss nur noch glauben an Jesus, dass er gekreuzigt worden ist, was auch eine Lüge ist. Und das war's dann. Ja. Also die Dreifaltigkeit Allahu a'lam, das kann ich dir nicht sagen. Allahu a'lam. Aber die Dreifaltigkeit eigentlich weiß ich nicht. Aber er hat die Beschneidung abgeschaffen, das ist sehr bekannt über ihn. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass bei Isa war es so in der Bibel, dass er gesagt hat, dass er nur ist für Bani Israel. Er ist nur da für die Kinder Israels. Paulus hat dann eingeführt, dass Jesus für alle Menschen ist. Okay? Dass Paulus für alle Menschen. Aber das könnte man nochmal nachschauen, ob, was Paulus für Bid'ah in die Aqidah reingebracht hat. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber dieser Abdullah ibn Saba, der Ursprung ist von Ar-Rafida, der, dieser Jude, der war schon zur Zeit von Ali ibn Abi Talib aktiv. Und zwar hat sich dort folgendes Ereignis abgespielt. Er war bei Ali ibn Abi Talib und hat zu ihm gesagt, Antallahu haqqan. Du bist Allah. Ja. Was hat Ali ibn Abi Talib gemacht mit seinen Anhängern? Er hat angeordnet, dass er und seine Leute verbrannt werden. Okay? Und er hat sie verbrennen lassen. Aber man sagt, dass Abdullah ibn Saba entkommen ist und nach Ägypten gegangen ist und von dort aus dann den Rafidin Madhab verbreitet hat. Wallahu ta'ala a'lam. Selbst wenn er nicht entkommen wäre, ihr wisst, die Gedanken können sich trotzdem verbreiten, auch wenn jemand schon gestorben ist. Ja. Ja, also die haben dann ihre Rafidah haben so in der Aqidah Sachen wie, dass ihre Imame besser sind als die Propheten, besser sind als die Engel sind, besser als die Auliya sind, und dass sie also eine Stufe haben, die keiner von diesen erreichen könnte. Und wenn jemand so etwas sagt, ja, dann was hat er eigentlich noch mit dem Islam zu tun? Und deswegen ist der Ar-Rafida Kufr, Kufr pur, wie man auf Deutsch sagt, ja, und hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Unter anderem sagen sie, dass Abu Bakr und Umar Heuchler waren und in der Heuchelei gestorben sind, walayhi billah. So, dann kommen wir zu Al-Jahmiya. Al-Jahmiya ist zurückzuführen auf einen Mann, der ist Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan. Und er hat diese Bid'a gemacht, dass er die Sifat von Allah subhanahu wa ta'ala nicht an sie glaubt. Ja? Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas gesagt hat über sich selbst, hat er gesagt, nein, das ist nicht so zu verstehen, weil sonst wäre es ein Vergleich mit der Schöpfung. Ja. Und sie sagen also, Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim nicht als Khalil genommen. Allah sagt im Koran, dass er Ibrahim zum Khalil genommen hat, und sie sagen, nein, er hat Ibrahim nicht zum Khalil genommen. Und sie sagen, Allah hat Musa nicht gesprochen. Und sie sagen vieles andere, aber sie haben angefangen, dass Al-Mahabba, die Liebe, oder das Lieben und dass das Sprechen zwei Eigenschaften sind, die Allah nicht zugeschrieben werden dürfen. Damit hat ihre Bid'ah angefangen. Und dann ist das weiter, hat sich dann weiter expandiert. Und daraus hat sich dann auch die Mu'tazila gebildet und die Rafida, die späteren Rafida von ihnen. Denn die ersten Rafida waren von der Firqa Mushabbiha. Über die Sachen haben wir alles schon im Habitat gesprochen, ja. Gut. Ich weiß nicht, also ich denke, wir müssen nicht so ausführlich darüber sprechen, über diese Jahmiya. Also, die haben Quatsch. Also, das ist wirklich, also es ist Quatsch, was sie erzählen. Das kann man eigentlich nur so sagen. Und das ist auch, Alhamdulillah, sehr wissenschaftlich, wenn man das so sagt. Weil die sagen Sachen wie zum Beispiel, man darf nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und man darf nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht existiert. Ja. Also, die spielen mit deinem Kopf. Und die sagen, wenn du sagst, er existiert, dann hast du ihn verglichen mit allen anderen Sachen, die existent sind. Ja. Und so ein Quatsch. Ja. Ich meine, wir wissen doch genau, dass bei jeder Sache, dass es nicht immer gleich ist. Ja. Ich weiß doch, dass ein Vogel und eine Giraffe zum Beispiel, ja. Ja, das ist vielleicht kein tolles Beispiel, aber vergleicht mal die Füße miteinander oder den Hals miteinander. Beide haben einen Hals, heißt, der Hals ist gleich. Ja? Das heißt, selbst von Dingen, die existent sind, wenn wir sie untereinander vergleichen, wissen wir, dass sie nicht gleich sein müssen, nur weil sie den gleichen Begriff haben. Ja? Warum denken sie dann über Allah subhanahu wa ta'ala so schlecht? Ja? Also es macht keinen Sinn, was sie sagen. Gut, wichtig, vielleicht, das erwähnen wir noch, die Jahmiya sind Jabariya, das heißt, sie sind Leute, sie glauben, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Sie glauben, dass der Mensch alles tut, weil Allah es geschrieben hat für ihn. Das heißt, sie sagen, wenn man eine Sünde begeht, dann hat man diese Sünde begangen unter Zwang. Man ist praktisch davon Allah dazu gezwungen worden. Man hat keine Wahl gehabt. Wenn einer nicht betet, dann ist es, weil Allah geschrieben hat, dass er nicht beten wird. Ja? Und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, dann sagt man ihnen, Moment mal, wieso geht dann der Zalim in die Hölle? Und wieso geht der Kafir dann in die Hölle? Und der Gläubige in Jannah? Dann sagen sie, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gehört das Reich und jeder darf in seinem Reich das tun, was er will. Ja? Also das macht keinen großen Sinn, was sie sagen, denn die Belege aus Koran und Sunna sind so vielfältig, dass dieser Madhab Quatsch ist. Das ist also Quatsch ist, ja. Also wollen wir uns nicht lange beschäftigen. Nächstes ist, dass sie sagen, dass der Iman besteht nur aus, dass man daran glaubt. Ja? Das heißt, wenn man weiß im Herzen, dass es nur einen Gott gibt, dann ist man Mu'min. Sagen die Murji'a oder diese Jahmiya in diesem Fall. Ja? Das heißt, sie sagen, Pharaon war Mu'min, das doch Pharaon ausgerechnet nicht. Aber sie sagen, dass der Jibril ist genauso ein Mu'min gewesen wie jeder andere Gläubige und wie jeder andere Prophet. Und jeder gläubige Mensch ist auf der gleichen Stufe wie die anderen. Ja? Das sagen sie. Weil sie sagen, entweder du glaubst an Allah subhanahu wa ta'ala oder du glaubst nicht daran. Sie sagen, es gibt keine Stufen dazwischen. Und Ahle Sunnah al-Jama'ah, sie machen 100.000 Stufen dazwischen. Ja? Weil wer kann sagen, dass unser Iman ist gleich wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das ist Quatsch. Das sagt niemand. Ja. Also die glauben nicht, dass Iman stärker und schwach wird. Ja, genau. Du hast ja. Oder nicht. Ja. Das nennt man Irjab. Ja. Ja. Und dann sagte der Autor, rahimahullah, وبسبب الرافضة حدث الشك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. Also sie sagen, die Rafida sind die ersten, durch die Zweifel aufgekommen ist, also anscheinend meinte er in der Aqidah, dann sind die ersten, die Toten angebetet haben und sind die ersten, die auf den Gräbern Moscheen gebaut haben. Ja, das ist eine Katastrophe und diese Menschen gibt es bis an den heutigen Tag, wallahu al-musta'an. Und sie beten bis an den heutigen Tag Gräber an. Ja. Dann eine Sache, die ich ein bisschen unterschlagen habe. Und zwar ist in dem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, einen von den Hadithen, wo er vor den Toten gewarnt hat, ist er, habe ich ja gesagt, vorhin angesprochen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer in Ohnmacht gefallen ist, aufgewacht ist, am Ende seines Lebens. Und hier sehen wir eine Hikma von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wissen wir, wenn er krank war, hat er gelitten wie zwei Menschen, die krank sind. Ja, er war doppelt so stark krank wie ein normaler Mensch. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er ihn liebt, prüft er ihn noch stärker. Ja, warum? Weil man die hohen Stufen, das heißt die Stufe des Sabr, und die hohen Stufen im Jannah nur erreichen kann, indem man etwas tut. Ja. Und wenn ein Mensch nicht zweimal geprüft wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, du kannst auch gar nicht deine Stufe erreichen. Ja. Die Stufe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam kann ein Mensch logischerweise nicht mehr erreichen. Wallahu ta'ala a'lam. Ja, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann machen wir weiter. Bismillah, alhamdulillah. Kleine Sache noch zum letzten Kapitel, und zwar, wir haben in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelernt, indem er gesagt hat, wenn ich einen Khalil von euch nehmen würde, würde ich Abu Bakr nehmen. In diesem Hadith haben wir auch gelernt, dass Abu Bakr radiallahu anhu, da ist ein Hinweis, kein Beweis, ein Hinweis darauf, dass Abu Bakr der Khalifa der Muslime sein soll, gemäß dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns empfiehlt. Ja? Gut. Dann nächstes Kapitel sagt er, was überliefert ist über Folgendes: Babu ma jaa an al-ghurub fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Dieses Kapitel ist ähnlich wie das davor, deswegen fassen wir es zusammen, inshallah. Wenn man übertreibt in Bezug auf tote Menschen, in Bezug auf rechtschaffene tote Menschen, salihin, ja, dann macht man diese Gräber zu Authan, Wathan, zu Götzen, die angebetet werden. Also führt dazu, dass sie zu Götzen werden, die angebetet werden. außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, oder neben Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist der Grund, warum die Sachen auch alle haram sind. Ja. Gut. Der Tote oder das Grab hat ein Anrecht auf uns. Das hat ein Haq auf uns gegenüber. Das erste ist, dass wir das Grab respektieren müssen. Wir dürfen nicht auf einem Grab laufen und wir dürfen nicht auf einem Grab sitzen. Ja, das haben die Rechte dieses toten Menschen. Und das zweite Recht dieses toten Menschen ist, dass wir nicht ihn anfangen anzubeten, weil wir Allah anbeten müssen. Gut. Und dann folgendes. In Sahih Muslim ist überliefert, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gesagt hat zu Abu al-Hayyaj al-Asadi, أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Soll ich dich nicht mit dem aussenden, mit dem schicken, womit auch der Prophet oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mich geschickt hat? Dann sagt er, أَلَّا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ. Und zwar, du sollst keine Statue übrig lassen, die du nicht dem Boden gleich machst, die du zerstörst. Ja? وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. Und kein Grab sollst du übrig lassen, das besonders aussieht, im Gegensatz zu den anderen. Eher ein Grab, was besonders aussieht, ja? Also hervorsticht vor den anderen. Da soll man gleich machen wie die anderen Gräber. Also gleich machen, nicht wenn die anderen nicht so schön sind, macht man sie auch so hässlich wie sie. Nicht von Haram zu weniger Haram, sondern weg natürlich, ganz weg. Ja. وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَ. Ja, das ist auch eine andere Überlieferung, das Gleiche. Okay. Wem wurde das gesagt? Zu Ali ibn Abi Talib hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt. So. Ja. Ein kleiner Hadith nebenbei, weil er diese Thematik passt. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, in einem Hadith Qudsi, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَ. Ich bin derjenige, Allah sagt, ich bin derjenige, der Schirk am wenigsten braucht. Ja? Wer also etwas tut und darin mich zum Teilhaber macht, den verlasse ich und seinen Schirk. Ja? Die anderen Shuraka, die brauchen ihn vielleicht, die Person. Aber Allah SWT braucht ihn überhaupt nicht. Ja. Gut, dann hat Imam Malik, rahimahullah ta'ala, der Imam, der bekannte Imam des Madhab al-Malikiyya, er hat in Al-Muwatta, Muwatta ist seine Hadith-Sammlung, ja, seine Hadith-Sammlung hat er überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubura anbiya'in masajid. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte Dua und sagte, O Allah, mach mein Grab nicht zu einem Götzen, der angebetet wird. Allahs Zorn ist stark geworden, oder kräftig geworden in Bezug auf Leute, die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen gemacht haben. Ja, dieser Muwatta von Imam Malik gehört zu den authentischsten Büchern. Also es gibt nicht, wie manche Leute, die denken, es gibt Kutub al-Sitta, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah. Okay? Aber es gibt, Alhamdulillah, noch viel mehr Bücher als diese sechs. Ja? Und Al-Muwatta ist eins davon und gehört zu den authentischsten Büchern. Warum? Weil Imam Malik rahimahullah, seine Überlieferungsketten bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sind sehr kurz. Ja? Und er hat die kürzesten Überlieferungen, die er hat, sind gleichzeitig die, man sagt, die authentischsten überhaupt. Genau. Und sind zwei Personen zwischen Imam Malik und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar Nafi' und Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, und dann kommt schon der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lass danach Umar kommen, kein Problem, Sahabi über Sahabi. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, er hat Überlieferungsketten, wo nur diese zwei Personen dazwischen sind. Und das nennt man As-Silsila al-Dhahabiyya, nach vielen Gelehrten ist das die goldene Kette, also die authentischste überhaupt, ja. Nur damit man mal sieht, also, weil manche Leute denken, die Hadithe wurden irgendwann mal ein paar hundert Jahre später geschrieben, weiß nicht was. Leute, die geschrieben wurden schon immer. Nur Muwatta ist eine Sammlung. Ein Mensch hat gesammelt. Was hat sein Lehrer gemacht? Hat er auch gesammelt, ja. Das heißt nicht, aber sein ist halt bekannt geworden. Hat er Glück gehabt, soll ich schon sagen, ja. Imam Malik ist halt Imam Malik und ist nicht halt wie die anderen, ja. So. Und ist ja klar, je kürzer eine Kette ist zum Prophet, desto authentischer wird der Hadith normalerweise sein, ja. Gut. Ja, und deswegen dieser Muwatta wurde auch öfter, erläutert und erklärt, also von Gelehrten, und wie dem auch sei. So. Dann hat Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, ta'ala, einen Hadith überliefert. Dieser Hadith ist Maqtu'a. Maqtu'a bedeutet, er endet bei jemandem, der nach den Sahaba kommt. Ja? Also Hadith Marfu'a heißt ein Hadith, der beim Propheten sallallahu alaihi wasallam endet. Der Isnad geht bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das heißt, es ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Hadith Mawquf bedeutet, der endet beim Sahabi. Das heißt, es ist die Aussage des Sahabi, nicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Es gibt viele Hadith Mawqufa, was Ibn Abbas sagt, was Umar sagt und so weiter. Ja? Und dann gibt es ein Hadith, Maqtu' ist alles, was nach den Sahaba kommt. Sehr oft, was Tabi'i gesagt hat. Ja? Und Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, der berühmte Schüler von Ibn Abbas, er hat, die Überlieferung geht über Mujahid ibn Jabr. Ja? Mujahid ist ja derjenige gewesen, er hat gesagt, rahimahullah, dass er Ibn Abbas den Koran also mehr als einmal vorgelesen hat. Okay? Und er sagte, bei jeder Aya habe ich Ibn Abbas gefragt. Nach jeder Aya habe ich Ibn Abbas gefragt, was bedeutet dieser Vers? Was bedeutet diese Aya? Was bedeutet diese Aya? Immer. Ja? Und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, dass wenn Mujahid rahimahullah Tafsir macht, dann ist sein Tafsir Hujja. Das heißt, ein Argument gegenüber anderen. Und wenn Mujahid es sagt, ist nicht so oft wie meinetwegen Sufyan al-Thawri etwas sagt. Beides berühmte Imame der Tabi'in, aber Mujahid ist was anderes als die anderen. Ja? Wallahu a'lam. Weil er vieles von dem, was er sagt, wahrscheinlich von Ibn Abbas gelernt hat. Weil ihr wisst ja, ist ja klar, eine logische Angelegenheit, die hilft uns zwar nicht sehr viel weiter, aber wenn Mujahid seinen Schülern etwas unterrichtet und er gefragt wird über den Vers, kann sein, dass er eine Antwort gibt und nicht sagt, dass das Ibn Abbas gesagt hat. Kann sein, er sagt, der Vers ist herabgesandt worden in Bezug auf das und das und das. Aber er weiß, er hat es von Ibn Abbas gelernt, deswegen gibt es ja weiter. Okay? Und wenn jetzt die Leute danach überliefern und sie sagen dann, Mujahid hat das gesagt, ja, dann denkt man, Mujahid hat das ursprünglich am Weg geschrieben, hat das Ibn Abbas schon gesagt, ja. Und aufgrund solcher Sachen sagen manche Gelehrten, die Aussagen von Mujahid sind Hujja. Und zweite Sache ist, jemand, der den Tafsir gelehrt bekommen hat von einem Sahabi, hat ein besseres Allgemeinverständnis über den Koran als jemand, der es gelernt hat von jemand anders. Sehr klar, ja. Der wird dir also nicht irgendwelche krummen Sachen erzählen, die überhaupt nicht sein können, in der Regel, ja. Gut. Wallahu a'lam. Und genauso diese Aussagen, die Aussagen von Mujahid können authentisch sein, können nicht authentisch sein. Das heißt, nicht alle Aussagen, die man sagt, Mujahid hat es gesagt, muss er gesagt haben. Das, wie die berühmten Gelehrten, als auch Sahaba, als auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und Ibn Jarir ist Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid al-Tabari, der berühmte Imam, der diesen berühmten Tafsir geschrieben hat. Er ist im Jahr 310 gestorben. Und er ist der Ursprung für jeden Mufassir, der Überlieferung quasi sucht über die Verse des Koran. Und er hat darin authentische Überlieferungen, hat auch ein paar schwache Überlieferungen darin, auch ein paar sehr schwache sogar Überlieferungen darin, wie dem auch sei. Deswegen ist es für einen Laien nicht so geeignet, diesen Tafsir zu lesen, aber inshallah arbeiten die Gelehrten daran, dass dieser Tafsir endlich auch mal zur Verfügung steht, sodass jede Überlieferung eingestuft worden ist. Ist meines Wissens nach noch nicht geschehen, außer teilweise von Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala, der berühmte Hadith gelehrt. Also unseres Jahrhunderts, oder besser gesagt letzten Jahrhunderts. So. Und von Fiqh-Seite her, Tabari war ein Mujtahid, aber er hat in manchen Angelegenheiten andere Ansichten als die anderen. Zum Beispiel bei Al-Ijma'. Ijma' ist ja Übereinkunft der Gelehrten. Normalerweise die Definition von Ijma' ist, dass in einer Generation alle Mujtahid-Gelehrten sich über eine Sache einig sind. Okay? Und er war der Ansicht, dass wenn ein oder zwei Gelehrte etwas anderes sagen, dann ist trotzdem nicht wahr. Dann haben die zwei nichts mehr zu melden. Ja? Und bei den anderen Gelehrten ist eben nicht der Fall. Und manche Gelehrte rechnen das also als seine Fehler an. Rahimahullah ta'ala. Ja. Wie dem auch sei, was hat Mujahid uns zu erzählen? Und zwar geht es um den Vers aus Surat al-Najm. Afara'aytum al-Lat wal-Uzza. Hast du etwa al-Lat und al-Uzza gesehen? Zwei, Götzen, die angebetet worden sind, neben Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja. Und man sagt, er sagt, al-Lat war also jemand, der für die Hujjaj in Verpflegung gebracht hat. Und als er dann gestorben ist, hat man dann also ein Grab für ihn errichtet und ihn angefangen anzubeten. Ja. Das ist die Quintessenz dieses Verses. Brauchen wir uns nicht sehr lange daran damit beschäftigen. Ja. Ja. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem weiteren Hadith von Ibn Abbas überliefert, لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. Dieser Hadith folgendermaßen: Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat لعنة gemacht, hat verflucht die Frauen, die die Gräber besuchen, und diejenigen Menschen, die auf die Gräber Moscheen bauen und Kerzen machen, Lampen machen, Leuchter. Dieser Hadith ist, ein Grund dafür gewesen, dass dass viele Gelehrte sagen, dass eine Frau für sie verboten ist, einen Friedhof zu besuchen oder die Toten im Friedhof zu besuchen. Und die richtigere Ansicht ist, dass dieser Hadith ist da'if, wie mir das gesagt hat, der Sheikh. Salih bin Sa'd al-Luhaydan, der Hadith-Gelehrte, er sagt, dass dieser Hadith schwach ist und dass der authentische Hadith ist nicht La'ana Allah oder La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zairat al-Qubur, sondern Zawarat al-Qubur. Das ist eine sprachliche Angelegenheit. Zairat al-Qubur würde bedeuten, jede Frau, die den Friedhof besucht. Aber Zawarat al-Qubur bedeutet Frauen, die die Gräber häufig besuchen. Das heißt, wenn also eine Frau hin und wieder zum Friedhof geht und Tote besucht, ist das keine verbotene Sache. Und nach der richtigen Ansicht ist es überhaupt keine verpönte Sache. Aber wenn sie es zu häufig macht, dann trifft auf sie das zu, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nach manchen Gelehrten. Warum? Weil manche Gelehrte eine andere Ansicht in dieser Angelegenheit haben, wie wir jetzt inshallah gleich sehen werden. Ja. Also, aber bevor wir darüber reden, das Anbringen von Lichtern und sowas als zur Verherrlichung dieses Grabes ist absolut haram. Aber was manche Leute machen, ist, sie machen Lichter bei Friedhöfen, wenn man die Gräber sehen kann. Ja. Wallahu a'lam, der Gelehrte sagt, daran ist nichts Verbotenes, aber man soll es trotzdem unterlassen, damit es nicht zu etwas Schlimmeren führt. Und wenn man tatsächlich mal Lichter braucht, kann man auch Lampen bringen und man muss nicht deswegen extra Beleuchtungen anbringen. Oder tagsüber gehen. Also es gibt keine Notwendigkeit, ja. Wenn du jemanden begraben willst, dann hast du halt eine Lampe oder machst halt ein kleines Feuerchen, was auch immer. Deswegen musst du nicht gleich Lichterketten anbringen und sowas, ja. Ja, gut. Deswegen, wegen dem Hadith vorhin, manche Gelehrte haben gesagt, dass die Frauen, für sie ist haram, die Gräber zu suchen. Manche haben gesagt, es ist makruh, ja. Und manche haben gesagt, es ist erlaubt. Und nach der richtigen Ansicht, wie gesagt haben, ist, dass es erlaubt ist. Und nur sie darf es nicht zu häufig tun. Und der Grund ist, dass Atiyya radiallahu anha gesagt hat, Nuhina an ittiba' al-Janaiz wa lam yu'zam alayna. Sagte, uns ist verboten worden, dem Grabeszug zu folgen. Ja? Dem Grabeszug zu folgen. Das heißt, man den Toten nimmt und zum Friedhof damit geht. Aber es ist uns nicht eindringlich verboten worden. Also es ist uns nicht streng verboten worden. Als würde sie sagen, wenn man es unbedingt machen will, darf man es tun. Ja? Also man hat uns gesagt, geht nicht, aber man hat uns nicht gesagt, geht auf keinen Fall und hat es uns strengstens verboten. So sagt sie, radiallahu anha. Der zweite Beweis ist, oder Hinweis ist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Frau gesehen hat am Grab, machen wir es kurz, und dann hat der Prophet also ihr nicht gesagt, dass sie dort nicht zum Grab geben darf und so, sondern er hat sie zur Rechenschaft gezogen dafür, dass sie übertrieben geweint hat und nicht geduldig gewesen ist. Ja. Gut. Dann hat ein weiterer Beweis bei Sahih Muslim Hadith von Aisha radiallahu anha, und zwar ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Al-Baqi' gegangen, ja, in Medina. In der Nacht ist er zum Friedhof gegangen und hat für die Toten um Vergebung gebeten und hat für sie Dua gemacht. Und er hat gesagt eben, dass Jibril ihm gesagt hat, dass er das tun soll. Und deswegen hat, und er hat auch nicht Aisha radiallahu anha Bescheid gegeben, ja. Und und Aisha radiallahu anha an diesem Hadith hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, was soll ich sagen, wenn ich zum Friedhof gehe? Ja, dann sagte er, Assalamu alaikum ya ahla diyari minal mu'minina wal muslimin, bis zum Ende des Hadith, wenn man das Hasan Muslim oder Al-Adhkar von Nawawi, was nicht wo, nachschlagen kann, oder bei Sahih Muslim selbst, ja. Das heißt, also, das ist auch ein starker Hinweis darauf, dass es eben für eine Frau erlaubt ist. Und das nächste ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. Ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen. Besucht sie aber jetzt, denn es erinnert euch an das Jenseits. Dieser Hadith ist nicht eindeutig, weil es kann sich auch auf die Männer beziehen und muss sich nicht auf die Frauen beziehen. So. Und und es gibt noch einen weiteren, also klaren Beweis, den wir vielleicht anders mal erwähnen können, wo es also klar ist, dass Aisha radiallahu anha der Ansicht ist, dass diese Sache nicht verboten ist. Wallahu ta'ala a'lam. Ja. Dann sind wir hier am Ende angelangt. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu barak alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.